Macht es ungeschehen, spiel noch mal, es Tango's bei. Er hat sie nicht vergessen können, das lächelnde Gesicht war ein stilles Niederbrennen, nie ganz ausgelöscht. Spiel nochmal, as time goes by. Spiel nochmal, as time goes by. Play it again, son, again and again. Play it again, son, again and again. Play it again, son, again and again. Play it again, son. Casablanca, as time goes by. Casablanca, as time goes by. Wenn er die Zigarette ausdrückt und die Augen reibt, sieht er, wie sie ihm davon fliegt, nur der Nebel bleibt. Er hat an ihr vorbeigesehen und ihm war kalt dabei. Kein Abschied macht es ungeschehen, es war ein trüber Mai. Spiel nochmal, es time goes by. Spiel nochmal, es time goes by. Play it again, son, again and again. Play it again, son, again and again. Play it again, son, again and again. Play it again. Casablanca, as time goes by. Casablanca, as time goes by.